Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 9. Februar 1790. Du hast meinen letzten Brief aufgenommen, wie ich erwartete. Wir verstehen uns wieder ganz, und es tut mir wohl, dir mit völliger Unbefangenheit schreiben zu können. Missverständnisse unter uns können nie von Dauer sein. Das aufzugeben, was wir einander sein können, wird sich keiner von beiden so leicht entschließen. Dieser Brief trifft dich vielleicht schon als Ehemann. Wäre ich in Jena, so würde ich deine Gattin mit einem herzlichen Händedruck willkommen heißen, und du müsstest mein Dolmetscher sein. Deine Aussichten eines künftigen Beisammenseins sind so schön, dass ich mir kaum getraue, an sie zu glauben, und doch ist ihre Erfüllung so unwahrscheinlich nicht. Für jetzt lass uns nur das in vollem Maße genießen, was auch bei unserer Entfernung in unserer Gewalt steht. Mein ökonomischer Plan soll, denke ich, mit höheren Zwecken weniger kollidieren, als du dir einbildest. Ich getraue mir, durch mein Beispiel zu beweisen, dass ein juristisches Amt keine andern Anlagen, wo sie vorhanden sind, unterdrückt. Durch Verwaltung meiner Stelle finde ich mich ab, in Ansehung der Nutzbarkeit mit dem Publikum, das mich zunächst umgibt, und mit mir selbst. Ich treibe Jurisprudenz als Handwerk und will in diesem Handwerke kein Stümper sein. Dies verschafft mir eine angenehme bürgerliche und häusliche Existenz, und was mir von Zeit übrig bleibt, welches mehr sein wird, als du glaubst, ist mein völliges Eigentum und wird bloß dazu bestimmt, mich selbst auszubilden und sodann die Resultate dieser Ausbildung einem besseren Publikum vorzulegen. In diesem Geschäfte glaube ich alsdann weniger gestört zu werden, als wenn ich unreife Produkte, um Geld zu verdienen, in die Welt schicken müsste. Meine Forderungen an mich bleiben immer groß, und nie sollen sie durch die günstige Aufnahme einer Arbeit, die mich nicht selbst befriedigt, herabgestimmt werden. Vielleicht bringe ich mehr hervor, wenn ich ruhiger und ohne alle Rücksichten als auf mein Ideal arbeite. Was du vom Coadjutor schreibst, ist sehr erwünscht. Nutze ihn ja. Dass du dir deine Vorlesungen leichter machst, freut mich sehr. Es war längst mein Wunsch. Es ist sonderbar, dass du mehr Wert auf deine philosophischen Arbeiten zu legen scheinst und ich mehr das Talent der Darstellung bei dir mit Wärme anerkenne. Indessen ist es leicht zu erklären. Das letztere Talent ist mir fremd, und ich verzweifle, dich je darin zu erreichen. Im philosophischen Nachdenken kann ich mich eher mit dir messen. Ich vermisse hier und da Bestimmtheit und Vollständigkeit und billige hier oft bloß, wenn ich dort bewundere. Huber ist jetzt Chargé d'Affaires. Sein Gesandter ist in Dresden. Lebe wohl. M&D grüßen. Dein K.